20 Zentimeter neben deinem. Meine Lampe könnte gut bis in deine Stube scheinen. Wenn du lastig bist darüber wie aus einem anderen Land, Wand an Wand, Wand an Wand. An der Klingel und ich kenne deine Stimme. Vom guten Morgen an der Haustür und ich höre dich manchmal singen. Wenn du lachst, klingt es herüber wie aus einem anderen Land. Wand an Wand. Wand an Wand. Wand an Wand. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, drehst du dich zu mir herüber. Und ich kühle deine Stirn und weiß nichts von deinem Fieber. Und dieselben gelben Ecken wecken von den Wänden. Und du weinst wie aus einem anderen Land. Wand an Wand, Wand an Wand, Wand an Wand, Wand an Wand. Zentimeter kriegen wir uns nicht zu fassen. Wollen wir uns kennenlernen, müssen wir das Haus verlassen. Wenn du lachst, klingt es herüber wie aus einem anderen Land.